1 Live Infos. Mit Peter Neuhaus und Caro Bredendieck um 8 Uhr. Banken in Europa sind insgesamt krisensicher. Stopp von Klagen wegen Erdogan-Beleidigung. Und das Wetter erst ganz schön, später mehr Schauer. Stresstest. Die Großbanken in Europa sind im Fall einer Wirtschaftskrise ganz gut aufgestellt. Die Europäische Bankenaufsicht hat die 51 größten europäischen Banken einem Stresstest unterzogen. Die Einzelheiten. Was passiert, wenn die Wirtschaft schrumpft, die Immobilienpreise fallen oder es einen Börsencrash gibt? Das ist das Szenario, das beim Stresstest durchgespielt wird. Geprüft wurde, ob die europäischen Banken genug Kapitalpuffer haben, um eine Krise zu verkraften. Insgesamt haben sie ganz gut abgeschnitten. Auch die meisten der neun großen deutschen Banken haben gute Noten bekommen, allen voran die NRW-Bank. Allerdings haben sich die beiden größten deutschen Privatbanken, die Commerzbank und die Deutsche Bank, nicht gut geschlagen. Sie landeten unter den letzten 10. Die Stresstests sind eine Folge der Finanzkrise 2007. Damals mussten Banken mit Steuermilliarden gerettet werden. Klagestopp. Der türkische Präsident Erdogan zieht alle seine Anzeigen wegen Beleidigung zurück. Er hat diesen Schritt selber angekündigt und als Zeichen des guten Willens bezeichnet. Ob damit auch Verfahren im Ausland, wie das gegen Moderator Jan Böhmermann und sein Schmähgedicht gemeint sind, hat Erdogan nicht gesagt. Der türkische Präsident hat allein in der Türkei hunderte Menschen wegen Beleidigung angezeigt. Demonstrationen. In Bielefeld gehen heute mehrere tausend Jesiden auf die Straße. Sie wollen durch die Innenstadt ziehen, um gegen die Gewalt der Terrormiliz IS zu protestieren. Die Polizei rechnet mit 5000 Teilnehmern. Aus Bielefeld berichtet Björn Haubruck. Die Jesiden werden mit organisierten Bussen aus verschiedenen Teilen von Nordrhein-Westfalen nach Bielefeld kommen. Die Polizei ist mit verstärkten Kräften im Einsatz, geht aber von einer friedlichen Demo aus. Mit ihrem Protestzug wollen die Jesiden gegen den Völkermord demonstrieren. Vor 2 Jahren hatten Terrormilizen der IS Jesiden im Nordirak vertrieben und getötet. Proteste. Auch in Berlin sind heute tausende Menschen auf den Straßen. Viele von ihnen demonstrieren gegen rechte Gruppen. Die versammeln sich heute im Regierungsviertel, um da gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel zu protestieren. Außerdem gibt es in Berlin die 2. Auflage der Kundgebung Zug der Liebe, der sich für mehr Toleranz einsetzt. Bei der Premiere letztes Jahr waren etwa 50.000 Teilnehmer dabei. 1 Live. Sektorwetter. Erst ist es noch ganz schön mit Sonne und Wolken im Wechsel. Dann werden die Wolken dichter und es kann ein paar Schauer geben. Die Höchstwerte in Kleve und Detmold 21 Grad, in Hennef 22, Mönchengladbach und Erkrath erreichen 23 Grad. Auch der Sonntag fängt zum Teil mit Sonne an. Später sind Gewitter möglich, 21 bis 25 Grad. Stauschau. Die A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Dreieck Erftal und Gleuel 3 Kilometer stockend. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte 3 Kilometer. A1 Münster Richtung Osnabrück zwischen Flughafen Münster-Osnabrück und Längerich 5 Kilometer plus 10 Minuten. Und die A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal, die ist zwischen Herne-Eickel und Kreuz Bochum wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Der Sektor ist wirklich fantastisch, aber was haben wir falsch gemacht? Das ist hier morgens um 8 Uhr am Samstag 3 Kilometer. Das Stau gibt. Boah! Mit Maike Greine. Haltet durch, Leute. Ihr kommt schon voran. Eben kam 1Live-Kollege Leo Braun an und meinte, er hätte uns Frühstück geholt. Und das war sehr süß, weil er hat 4 Muffins mitgebracht. Ja! Zuckerschock am Morgen. Sehr, sehr schön. Hier ist Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling in 1Live. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. Things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Mit Maike Greine. Mit diesem Song hier hatten Basti vor 3 Jahren ihren ersten Mega-Hit. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Das heißt hier Mega-Hit, weltweiter Hit, um mal die YouTube-Messlatte anzulegen. 330 Millionen Klicks bisher. Danach gab es auch ein krass erfolgreiches Debütalbum, Bad Blood hieß das. Und nun gibt's ein neues Album und neue Songs. Wild World heißt die neue Platte. Die Band sagt aber, sie haben nicht den Druck, wieder so ein Mega-Hit zu landen. For a couple of years, it allowed us to travel. Dank Coppé konnten wir einige Jahre um die Welt reisen. Wir haben da sehr viel Glück gehabt. Das wollen wir aber nicht genau so kopieren. Wir machen jetzt neue Songs in dem Rahmen, den wir uns setzen. Und wenn Coppé dann unser einer Mega-Erfolg bleibt, ist das doch trotzdem der Hammer. Ganz entspannte Jungs, sie waren hier in einer exklusiven 1Live-Session. 10 Fans von euch konnten dabei sein. Es war sehr, sehr emotional, sehr schön. Es gab Tränen und es wurde gelacht und ganz, ganz viel Gänsehaut. Es gibt Videos davon auf 1live.de und ihren Hit, ja, den haben sie natürlich hier auch performt. Hier sind Basti für euch in der 1live-Session am Samstagmorgen. Hi, we are Bastille and yes, we just played an 1live-Session for 10 people. Oh, ich kann das gar nicht beschreiben, ich habe immer noch Gänsehaut. You can really see how they're feeling. Irgendwie fangen wir an zu zittern und es ist einfach unbeschreiblich. One girl kept crying. So toll, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 1live. I was left to my own device. Many days fell away with nothing. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? 1 Live mit Maike Greine. Sipping Chrissy Bud Mackin, honey in the club, me in the Benz, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if shorty wanna knock, we knockin' the diss. And if shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. Wanna fly when I walk, pay attention, see the ice and the gliss. Stir, know they diss, honey's look, know they wish. Come on, boo, give me a kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we dream. Guten Morgen, Sektor. Gleich ist es 20 nach 8. Operation Polar Cops. Das ist eine neue Aktion der Polizei in den USA, in St. Louis. Und wenn man Cops und St. Louis hört, dann klingeln bei einigen vielleicht zum Hinterkopf Sachen wie Polizeigewalt, der Tod von Michael Brown, der mit 18 von nicht mal ganz 2 Jahren erschossen wurde, Randale, Ausschreitungen und so weiter. Man kann also sagen, die Stimmung zwischen den Bürgern und der Polizei ist mehr als schlecht dort. Und Operation Polar Cops soll das Gegenteil sein. Es geht nicht um Knarren, Kriminalität und Gewalt, sondern die Polizei soll wieder sympathisch werden. Und zwar mit einem Eiswagen. In Washington ist für uns Jan Bösche. Jan, wie kann ich mir das vorstellen, ein Polizeieiswagen? Ja, ganz genau so. Das ist so ein Verkaufstruck, wie es hier viele gibt in den USA. Das hellblau angemalt wie ein Eiswagen und da steht ganz groß auf der Seite Polar Cops. Und damit fahren die Polizeibeamten wirklich in die verschiedensten Viertel St. Louis und verteilen Eis kostenlos. Warum hat sich die Polizei den überhaupt angeschafft? Ja, ganz klar ist das eine Reaktion auf die Spannungen, die es zwischen Polizei und Bürgern gibt, ganz besonders auch in St. Louis, dem Großraum dort. Und Polizeichef Sam Dodson erklärt so, warum er jetzt diesen Truck braucht. This is the way that we help ease those tensions. So bauen wir die Spannungen ab, in den Vierteln sein, Freundschaften schließen, mit Leuten reden, einen nachhaltigen Eindruck machen. Leaving a lasting impression. Und hinter dem Tresen stehen dann wirklich echte Polizisten. Wenn man das so hört, klingt das etwas strange, so nach dem Motto, hier, bitte schön, eine Kugel Vanilleeis und dann löst sich das Problem Polizeigewalt schon irgendwann in Luft auf. Wie finden die Leute das denn? Ja, die Kinder sind auf jeden Fall begeistert. Ich meine, wer ist das nicht, wenn er umsonst Eis bekommt? Und sonst fallen also die Meinungen ein bisschen unterschiedlich aus. Die einen sagen, es ist eine gute Idee und ganz egal, was die Polizei macht, jeder Schritt auf die Community, auf die Nachbarschaften ist besser und bringt die ganze Sache voran. Es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, also wenn man jetzt ein Polizeieistruck kauft und denkt, damit hat man das Problem gelöst und die eigentlichen Probleme, die es in der Polizei gibt, also den versteckten Rassismus, das Problem, dass die Leute manchmal nicht gut genug ausgebildet sind, das Problem, dass sie ihre Waffe zu schnell an der Hand haben, wenn man diese Probleme nicht wirklich angeht und sie beseitigt, dann kann auch ein Eistruck nichts daran helfen. Mit einem Polizeieiswagen versucht die Polizei in St. Louis, den Bürgern wieder näher zu kommen, erklärt hat uns das Ganze Jan Bösche in Washington. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, life. I hope that this will last a while. We should make it last a while. Live. You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. Live präsentiert CO Pop 2016 Cologne Music Festival. Ich kann alles. Ich kann alles. 24. bis 28. August, Köln. Mit dabei OK Kid, Underworld, Jake Buck, Zugezogen Maskulin und Boy. CO Pop 2016 präsentiert von 1Live. Live Infos. Mit Peter Neuhaus und Caro Bredendieck um 8.30 Uhr. Erdogan zieht hunderte Klagen zurück. Banken schneiden bei Stresstest ganz ordentlich ab. Und das Wetter ist erst schön, später mehr Schauer. Präsidentenbeleidigung. Der türkische Präsident Erdogan will Verfahren gegen hunderte Journalisten, Politiker und Bürger stoppen. Es geht um Anzeigen wegen Präsidentenbeleidigung, die er selbst gestellt hatte. Die Einzelheiten. Erdogan bezeichnet es als Zeichen des guten Willens, dass er die Verfahren in mehr als 2000 Fällen stoppen lässt. Einige davon liefen sogar gegen Kinder, die Erdogan-Plakate abgerissen hatten, oder gegen Schüler, die auf Facebook Witze über ihn geteilt hatten. Ob Erdogan allerdings auch Anzeigen im Ausland zurückzieht, ist nicht klar. Davon wäre etwa Moderator Jan Böhmermann betroffen. Kritik aus dem Westen an seinem Vorgehen nach dem Putschversuch hat Erdogan nochmal zurückgezogen. zurückgewiesen. Er sagte, dass Staatschefs, die sich um das Schicksal der Putschisten sorgten, nicht seine Freunde sind. Die EU und die USA sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Stresstest. Die großen Banken in Europa sind offenbar besser auf Krisen vorbereitet als noch vor 2 Jahren. Die meisten haben beim Stresstest der europäischen Bankenaufsicht einigermaßen gut abgeschnitten. Auch die aus Deutschland schlechte Noten gab es für 3 Banken aus Irland und Italien. Bei dem Test wurde untersucht, ob die Banken genug eigenes Geld für Krisen haben. Verteilung. Die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge soll in Nordrhein-Westfalen bis Ende des Jahres kommen. Ein Sprecher des Integrationsministeriums sagte der Nachrichtenagentur EPD, dass zurzeit an den Details gearbeitet wird. Geplant ist, dass Flüchtlingen ein bestimmter Wohnort vorgegeben werden kann. So sollen sie gleichmäßig in Deutschland verteilt werden. Das soll bestimmte Städte entlasten. Doping. Der Gewichtheberverband hat alle 8 russischen Sportler gesperrt, die für die Sommerspiele in Rio nominiert waren. Der Verband teilte mit, die Gewichtheber aus Russland hätten den Sport durch Doping in Verruf gebracht. Mit dieser Entscheidung sind jetzt insgesamt 119 russische Sportler für Olympia gesperrt. 1 Live. Sektorwetter. Das ist heute besonders im Süden von NRW erst grau, ansonsten ist auch mal Sonne dabei. Später dichtere Wolken und es können auch Schauer mit dabei sein, vor allem zwischen Niederrhein-Münsterland und Ostwestfalen. Dazu in Plettenberg höchstens 21 Grad, in Wuppertal und Borken 22, Unna und Willig kommen auf 23 Grad. Der Sonntag wird oft freundlich bei 21 bis 25 Grad, ab dem Nachmittag dann aber zum Teil Schauer und Gewitter. Stauschau. Die A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Dreieck Erftal und Gleuel 3 Kilometer stocken. Da ist wegen einer Baustelle nur eine Spur frei. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte 4 Kilometer plus 10 Minuten. A1 Münster Richtung Osnabrück zwischen Flughafen Münster-Osnabrück und Längerich 5 Kilometer Stau plus 10 Minuten. Und zuletzt die A43, die ist zwischen Recklinghausen Richtung Wuppertal. Nein, nochmal. Die A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal. Die ist zwischen Herne-Eickel und Kreuz Bochum wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt, genauso wie mein Hirn. Oh, sensationell. 1 Live. Mit Maike Greine. Ja, schönen guten Morgen, Maike Greine hier. Besondere Grüße gehen raus an Felix. Das überträgt sich hier schon von Kollege zu Kollege. Besondere Grüße gehen raus an Sophia. Die fängt nämlich demnächst in Gießen ihre Ausbildung an, zieht also weg aus dem Sektor und ist gerade auf dem Weg dahin zusammen mit Papa und Felix. Wenn man auch Felix ist, weil sie noch ihr Zimmer einrichten. Liebe Sophia, einen wunderschönen Tag und Mädchen, komm bald wieder, ne? Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park erst morgen früh zurückbringen. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Wir gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Immer da, ohne Rückspiegel, keine Fragen, einfach mitziehen. Dir fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her. Verstunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren. Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir. Lass uns rauf aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leinen los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Hoch, hoch, hoch.

aber auch, wie kann es nur sein, über die Optik vom Hauptdarsteller Alexander Skarsgård gesprochen. Der Typ hat nämlich einen mega, mega, mega Muckibauch und den hat er sich mit einem Personal Trainer antrainiert. I just did whatever he told me to do. Ich habe alles gemacht, was er gesagt hat. Ich war auf Diät, alle 3 Stunden musste ich eine Kleinigkeit essen. Dann gab es wieder Befehle, trink das, mach Liegestütze, lauf von hier nach da. Das war hart, aber ich hatte irgendwie trotzdem Spaß mit ihm. So we kind of in a weird way had fun together. Oh ja, wir werden auch Spaß haben und mehr zu diesem Film. Und was die beiden Hauptdarsteller noch so erzählt haben, das hört ihr hier heute ab 18 Uhr in 1Live Gold bei Johanna Tänzer in 1Live. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. Didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Do you still believe? 9, ihr hört 1 live. Guten Morgen. 1 live. Rock you, baby. Hey. O-Ton-Charts. Hallo. Ja, merci, merci, merci. Danke für eure Klicks. Ihr habt euch wieder durch das bunte Potpourri auf 1live.de geklickt und habt bestimmt, was ihr diese Woche wieder hören wollt. Und wir checken jetzt mal die hinteren Plätze ab. Platz 5. Als einzige Neuvorstellung unter die Top 5 gelangt. Das ist der Mann, der leider schon etwas vorhatte, als ihm der Reporter von So ein Tag im NDR-Fernsehen über den Weg gelaufen ist. Wir kommen von der NDR-Sendung So ein Tag, Zufallsbekanntschaft in Norddeutschland. Sie sehen gut aus mit diesem Rock. Was machen Sie heute? Beerdigung. Ja, ist kein Bock vor. Trotzdem alles Gute. Ja, danke fürs Film. Ist das bitter. Platz 4. Zwei Positionen nach unten fällt der wirklich herzliche Hobbygärtner aus Ab ins Beet auf Vox. Das ist der, der sich so richtig gut mit natürlichen Farbtönen auskennt. Kannst du das so abschneiden? Ich kann das so abschneiden. Das ist wenigstens zumindest hier die Ecke nicht. Stell dir mal vor, ich bleib da mit meinem Oberschenkel dran hängen. Ich hab ja, das ist Beige, also der Ton. Beige. Ich hab Beige. So, warte. Beige. Beige. Da steht Beige drin. O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. Jetzt abstimmen auf 1live.de. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my end. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever? I'm on my ride. I've been thinking too much. Apropos Taking My Time, Benne Schröder. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Aber wo ist die andere, die Braut? Also, ich erzähle jetzt wirklich keinen Käse. Aber die Lisa ist gerade mit folgenden Worten aufs Klo gegangen. Sie hat gesagt, ich gehe mich mal kurz schminken. Ich ertrage es nicht, wie hässlich ich bin. Also, die ist einfach sehr früh aufgestanden. Und ich glaube, die hat noch ein bisschen Spachtelmasse gerade dabei und versucht dann noch irgendwas zu modellieren auf die Schnelle. Sie ist so schön. Gut, aber da müssen wir beide halt abhängen. Was geht bei euch die nächsten Stunden? Du, ganz viele tolle Sachen, selbstverständlich. Unter anderem die Top 3 der 1Live O-Ton-Charts haben wir natürlich gleich. Und auch ganz viel Pokémon. Lisa kommt nicht. Du brauchst gar nicht Richtung Klo gucken. Die kommt nicht. Das ist eine langwierige Angelegenheit. Also, gleich geht's weiter hier mit Benne Schröder anwesend und Lisa Kestel. Lisa! Hoffentlich dann wunderschön. Ich bin Maike Greine und lasst euch mit den Freaks jetzt alleine. Tschö. Reklame. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Samstag. Super Samstag. Woran erkennt man eigentlich einen guten Radiospot? Daran, dass er ins Ohr geht, dass er dich emotional berührt. Und am Angebot. Mach dir einen super Samstag mit Lidl. Nur heute mit Müllermilch. Verschiedene Sorten. Die 400-Milliliter Flasche zum halben Preis für nur 44 Cent. Und helle kernlose Trauben. Klasse 1. Das Kilo für nur 1,99 Euro. Wochenende gut. Alles gut. Mit dem super Samstag von Lidl. Lidl lohnt sich. Erst ein neues Wohnzimmer vom Hardig Sommerfestival und dann Toskana-Urlaub. Wie ich mir das alles leisten kann? Na, mit der Hardeck 0% Finanzierung für bis zu 72 Monate. Jetzt sogar schon ab 100 Euro. Hardeck. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardeck.de. Prost! Der Grill! Sommerzeit ist Grillzeit. Jetzt Bitburger kaufen und mit etwas Glück einen von 200 Weber Gasgrills und viele weitere Preise gewinnen. Alle Infos zum Bitburger Grillfieber unter bitburger.de. Deutschland grillt mit Bitburger. Bitte ein Bit. Du, wir müssen reden. Das zwischen uns, das funktioniert einfach nicht mehr. Machen Sie Schluss mit hohen Zinsen. Denn beim Ford Sommer Special bekommen Sie Ihren neuen Ford Fiesta oder Ford Focus jetzt besonders günstig. Für jeweils nur 0,99% effektiven Jahreszins ist einer der beiden bald Ihrer. Ein Angebot der Ford Bank für Privatkunden bis zum 30. September bei einer Laufzeit von 48 Monaten bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Monster Energy Drink. Verschiedene Sorten, die 0,5 Liter Dose für nur 85 Cent, zuzüglich Pfand. Und rote Johannisbeeren aus Deutschland. Das Kilo für nur 2,22 Euro. Und auch am Samstag gibt's Monster Energy Drink für nur 85 Cent, zuzüglich Pfand. Und rote Johannisbeeren für nur 2,22 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Wow! Oh, happy sale! 30% auf bereits reduzierte Schuhe und Accessoires. Zusätzliche 30%. Da, da, da, da. Reno, die behalte ich gleich an. Es gibt viele Fassbrausen. Und es gibt Krombachers Fassbrause. Deutschlands beliebteste Fassbrause. Natürlich auf Malzbasis und nicht mit alkoholfreiem Bier. Natürlich erfrischend, natürlich lecker und natürlich mit 0,00% Alkohol. Krombachers Fassbrause. Das Erfrischungsgetränk für die ganze Familie. In vielen leckeren Sorten. Und jetzt ganz neu als schwarze Johannisbeere. Krombachers Fassbrause. Von Natur aus erfrischend. Einfach mal probieren. Karstadt Sports macht Platz für Neues. Mit der größten Lagerräumung aller Zeiten. Top-Sportmarken wie Adidas, Nike, Essex und viele mehr. Bis zu 70% reduziert. Bis zu 70%. Nur jetzt bei Karstadt Sports. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until till our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, I love don't you, die with my love. That heart is so cold, all over my arm. I don't wanna know that, babe. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, don't la, die with my love. That heart is so cold, all over my arm. I don't wanna know that, babe. She knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing, don't die with my love. That heart is so cold, all over my arm. I don't wanna know that, babe. She knows they came and reload. I don't wanna know that, babe.